2.2 Das Thema Online-Shopping ist heutzutage besonders aktuell, weil alles Mögliche, vom Blumenstrauß über Kosmetikartikel bis hin zur Tapete, bequem übers Internet eingekauft werden kann und immer mehr Menschen diese Einkaufsmöglichkeit nutzen. Das sieht man auch an den steigenden Gewinnen der Online-Shops. Daraus ergibt sich die Frage, wird es bald keine Läden und Einkaufszentren mehr geben, weil künftig alles und nur noch online eingekauft wird? Ich persönlich hoffe, dass es auch weiterhin Geschäfte geben wird. Ich bin der Auffassung, dass Online-Shopping zwar sehr bequem und praktisch ist, andererseits aber auch viele negative Seiten hat. Ein großer Nachteil ist zum Beispiel, dass Online-Shopping sehr schlecht für die Umwelt ist. Nicht nur durch die Verpackung und die Lieferung werden viele Ressourcen verbraucht, sondern auch durch die kostenlosen Rücksendungen. Ein anderes Argument gegen Online-Shopping und für den Einzelhandel sind die schlechten Arbeitsbedingungen und niedrigen Löhne der Paketzusteller. Daher vertrete ich die Meinung, dass Online-Shopping zu viele Nachteile hat, um den Einzelhandel komplett zu ersetzen. Wenn wir nachhaltig und umweltfreundlich konsumieren wollen, dürfen wir auf Geschäfte nicht verzichten.